Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 3. Kapitel, Vers 9 bis 12. Also, haben wir Juden denn nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt keinen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes und nicht ein einziger. Gott segne dieses Wort. Die Macht der Sünde. Ja, wenn wir das nun hier durchlesen, hier, ne, im Römerbrief, 3. Kapitel, dann lernen wir, dass alle Menschen Sünder sind. Und Paulus schließt sich da auch selbst wieder ein. Und wenn man das nun liest, dann könnte man denken, oh, ja, was nun? Also wichtig ist hier, dass Paulus also aufzeigt, er schreibt hier an die jüdische Gemeinde im Römerbrief, also die jüdisch-christliche Gemeinde im ersten Jahrhundert, dass wir in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Stärke, da ist nichts in uns, was nun gut ist. So. Und somit hat eben die Sünde eine Macht über uns, und das kommt eben seit dem Fall von Adam und Eva. Ja, das waren echte Leute, unsere Vorfahren, echte Menschen, echte Situationen, und wir sind also da von Gottes Gnade abgefallen. Aber hier ist die gute Nachricht, und das heißt also, dass eben durch unseren Herrn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für uns, ist also Gottes Mensch geworden, durch den Heiligen Geist empfangen und geboren und für uns gestorben am Kreuz, und wir danken unserem Jesus Christus dafür, hat die Macht der Sünde sozusagen ein für alle Mal überwunden. Das hat unser Jesus Christus getan am Kreuz. Und er hat also nicht nur die Sünde ein für alle Mal überwältigt oder beziehungsweise besiegt, sondern auch Tod, Teufel, Sünde, das Böse ein für alle Mal besiegt. Und das ist dann eben bestätigt worden durch seine Auferstehung. Und das ist auch nur einmal passiert in der Menschheitsgeschichte. Und es wird nicht wieder passieren. Das ist einmalig. Und das ist das, was eben unser Jesus Christus von allen anderen Glaubensmustern oder von Menschen sich ausgedachte Religionen oder was auch immer, was ihr auch immer nennen wollt, Glaubensmechanismen, die sind alle säkulär, die sind also alle weltlich, aber Jesus Christus ist allmächtig und göttlich darin, dass er eben auferstanden ist. Und das ist das, was das Christentum von allen anderen Religionen sozusagen unterscheidet. Und die Macht der Sünde, da geht nochmal in den Epheserbrief auf jeden Fall rein. Da schreibt Paul an die Epheser. Und das ist im 2. Kapitel, also Epheserbrief, 2. Kapitel, Vers 8 bis 9, wo es eben auch steht, dass wir durch gute Taten, alleine ohne Jesus Christus, nicht erlöst werden können vor Gott. Das geht einfach nicht. Das steht da drin. Und unser Jesus Christus sagt das selber im Johannesbrief, im Johannesevangelium. Liest mal selber nach. Ich gebe das mal vor, im Johannes 14. Kapitel, Vers 6, Johannes 14. Kapitel, Vers 6 und 15. Kapitel, Vers 5. Lest das mal selber durch, was unser Jesus selber über sich gesagt hat und was eben durch die Auferstehung bestätigt wurde. Und das nehmt euch das zu Herzen. Und unser Jesus hat eben an unserer Stelle die Sünde, die Macht der Sünde ein für alle Mal überwältigt, und er kommt das zweite Mal zurück, das letzte Mal am jüngsten Tag, und das müsst ihr euch unbedingt auch mal zu Herzen nehmen und ermutigt sein dadurch in eurer persönlichen Beziehung zu unserem Jesus Christus. Wir alle sind Sünder, was nun nicht heißt, dass wir bewusst Sünde begehen wollen, aber Wenn wir Sünde begehen, dann beten wir, danken unserem Jesus Christus, wenden uns ab von der Sünde und das machen wir, das ist Teil unseres Lebenswegs, denn die Macht der Sünde bleibt so lange bestehen, bis unser Jesus Christus wiederkommt am jüngsten Tag. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns an unserer Stelle gestorben bist, denn wir Menschen sind alle Sünder. Aber du hast das getan, am Kreuz bist du für uns gestorben und hast das für uns getan in deiner Liebe zu allen Menschen, dass wir nie in eigener Kraft, in eigener Stärke tun können. In uns ist nichts Gutes, absolut nichts. Und nur durch dich, durch das, was du am Kreuz getan hast, können wir also in einer persönlichen Beziehung zu dir als reuige Sünder kommen und Erlösung erfahren, schon jetzt im Hier und Jetzt durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wirkt, wenn wir zu dir kommen als reuige Sünder. Du lehnst keinen reuigen Sünder ab, niemanden, aber es muss schon Reue sein. Wir wenden uns von der Sünde ab. Bekennen, dass wir Sünder sind und bekennen dadurch, dass wir in dir neues Leben haben und das auch nur in und durch dich, durch niemand und nichts anderes. Wir danken dir, Jesus, und beten dieses in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.